told you now. Love things are changing, things are going your way. If you hold on. Wilson Phillips um 6:49. Hold on, wie wär's mit der aktuellen Platte von Sting, All This Time? Haben Sie 2 Minuten Geduld. The fog and the orchard's tie where the seagulls flee. What? Viertel nach sieben, RTL, guten Morgen, Deutschland. Die Montagsdemonstrationen in den neuen Bundesländern wurden abgesetzt, offiziell wegen dem Attentat auf Teuhandchef Rohwedder, nicht zuletzt aber auch wegen mangelnder Beteiligung. Für gestern Abend erwartete die IG Metall über 100.000 Demonstrationsteilnehmer für eine Kundgebung auf dem Potsdamer Platz im Herzen Berlins. Es kamen insgesamt nur 35.000 interessierte Menschen, um der Rede des IG Metall-Chefs Franz Steinkühler zu lauschen. Am Telefon begrüße ich nun die stellvertretende Vorsitzende des DGB, Frau Dr. Ursula Engelen-Käfer. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Engelen-Käfer, ja, woran liegt's? Sind die Menschen denn jetzt endgültig demonstrationsmüde geworden? Nun, man muss sich das nicht so mechanistisch vorstellen, dass da jemand sitzt, auf den Knopf drückt und dann gibt's eine Demonstration und dann drückt man auf den Knopf und dann hört's wieder auf. Ich glaube, die Menschen haben sehr deutlich gemacht, dass sie von ihrem demokratisch erstrittenen Recht Gebrauch gemacht haben, wenn sie Existenznöte und Ängste haben. Und das ist ja der Fall, und zwar auch verständlicherweise der Fall, diese auch durch Demonstrationen zum Ausdruck zu bringen. Und wenn nun 35.000 Menschen dies jetzt noch einmal gemacht haben, da muss man das doch sehen, wie die ganze Kette der Demonstrationen war. Und das sind ja Hunderttausende von Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht so ist, wie die Bundesregierung versprochen hatte, dass es allen besser gehen würde, sondern dass hier schon erhebliche Existenznöte bestehen. Und das muss man respektieren. Aber immerhin, ich meine, auf der letzten Demo in Leipzig war die Teilnahme auch nicht so groß. Und es gibt sogar Meldungen, dass die IG Metall kostenlose Fahrkarten hätte verteilen lassen. Ist das richtig? Das kann ich nicht beurteilen. Das kann durchaus sein, dass man den Menschen erleichtert, hier an Demonstrationen teilzunehmen. Das ist ja auch nichts Außergewöhnliches. Und ich meine, das kann man nicht jetzt hier negativ in den Vordergrund stellen. Das Wichtigste ist, es geht darum, Menschen stehen vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, ihrer Existenz. Und diese Demonstrationen sollen etwa weiter Druck auf die Bundesregierung ausüben, hier Maßnahmen zu treffen, über die, die bisher schon getroffen sind, hinaus, um Abhilfe zu schaffen. Mhm. Ihr Vorsitzender Franz Steinkühler hat gesagt, die Bundesregierung müsse jetzt sofort handeln. Hingegen Minister Möllermann meinte, die Aufforderung sei nicht gerechtfertigt. Was soll man denn jetzt eigentlich machen? Also die Bundesregierung hat ja durch dieses Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost, das auf maßgeblichen Einfluss der Gewerkschaften zustande gekommen ist und wo ja auch die Demonstrationen sicherlich ein Stück Druck geleistet haben, dass dies überhaupt zustande gekommen ist, den Weg in die richtige Richtung gezeigt. Es sollen ja hier doch beachtliche finanzielle Mittel eingesetzt werden, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Beschäftigungsgesellschaften, Qualifizierung in die Wege zu leiten, die öffentliche Infrastruktur auszubauen. Das ist richtig. Und wir beteiligen uns als Gewerkschaften, und zwar alle Gewerkschaften, auch personell und inhaltlich daran, dieses entsprechend umzusetzen, um den Menschen eine Perspektive in den neuen Bundesländern zu bieten. Aber es soll keiner glauben, dies reiche aus. Damit haben wir immer noch keine dauerhaften Arbeitsplätze. Das Entscheidende, nämlich das Ingangsetzen der Investitionen der Privatwirtschaft, ist immer noch weitgehend ausgeblieben. Man kann nicht auf Dauer glauben, über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eine Wirtschaft in Gang zu halten und den Gang zu setzen. Das ist eine Überbrückung, das ist ein Krisenmanagement, das ist richtig, wir beteiligen uns, aber wir brauchen noch erheblich mehr. Ungeklärt sind immer noch große Bereiche der Eigentumsverhältnisse, der Frage der Altlasten auf den Grundstücken, der Frage der Altschulden auf den Unternehmen. Die AGW-Märkte sind zusammengebrochen. All dies sind Bereiche, wo dringender Handlungsbedarf der Bundesregierung besteht über das, was bisher geschehen ist. Gibt es denn Möglichkeiten, diese ganze Geschichte zu beschleunigen, diese ganzen Sachen, die Sie eben angesprochen haben? Wir hoffen das. Wir sind ja weiterhin in steten Verhandlungen mit der Bundesregierung. Da erleichtert es das natürlich nicht, wenn maßgebliche Politiker der Spitze dieser Bundesregierung die Gewerkschaften beschimpfen, weil sie hier an den Demonstrationen teilnehmen und sie dafür nutzen, auf die Interessen, die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer aufmerksam zu machen. Das ist eher ein Rückschlag. Es nutzt auch nichts, wenn Vorschläge zur Verschlechterung des Arbeits- und Sozialrechts lanciert werden. Das sind auch Rückschläge. Aber wir hoffen, dass hier die bisherige Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann. Wir bieten unsere Bereitschaft nach wie vor dazu an und wir werden weiter mithelfen. Vielen Dank fürs Gespräch, Dr. Ursula Engelen-Käfer, stellvertretende Vorsitzende des DGB. We'll be right back. 22 RTL Guten Morgen Deutschland. Falls Sie Raisa Gorbatschowa demnächst die Hand geben sollten, sollten Sie sich Handschuhe anziehen. Warum, sage ich Ihnen gleich. Ganz unwiderstehlich, einfach himmlisch gut, sahnig und so cremig, einfach fruchtig frisch. So schmeckt nur das Original, der Sahnejoghurt von Zott. Sahnig, cremig, fruchtig, frisch, der Sahnejoghurt von Zott. Irgendetwas macht ihn unwiderstehlich. Er ist Deutschlands beliebtester Sahnejoghurt, der Sahnejoghurt von Zott. Simon gleich 25. First Lady sein, das ist so eine feine Sache. Ja, da bekommt man immer so tolle Geschenke und sowas. Von wegen, das denken Sie, so toll ist diese Aufgabe nicht immer. Und das hat jetzt Raisa Gorbatschowa erlebt, die mit ihrem Michael in Japan rumkurft zurzeit. Auf Tokios Fischmarkt nämlich, meinte sein Fischhändler besonders gut und drückte Raisa als Souvenir eine Flunder in die Hand. Das ist eine ziemlich flache Idee, was? Vor allen Dingen gibt er jetzt keiner mehr die Hand mehr. So kann's sein. Wann ich auf der Biesel ins Noelkastel schau, dann sieh ich ein Mal mit Augen so blau. Ein blaues lasst sie mit Gold und Sand an. vergleichen. Sie bohren der Schulter, Gerte Schwab, von mir und von euch, mein Freund, doch dann. Am letzten Schulter stellte das Leben seine Weichen. Wir haben uns sofort aus die Augen verloren. Ich hab mich oft gefragt, was ist aus ihr wohl? Die Wege, die wir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sitz ich in einem Lokal. Ich schau in zwei Augen und weiß auf einmal, es ist dieses Blau, das lässt sich mit gar nichts vergleichen. Du Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab Nächte lang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof als ob dazwischen einfach nix war. Sie schaut mich eine halbe Minute lang an. Sie schaut, dass ich gar nichts mehr sagen kann. Ich sitz wie gelähmt gegenüber und kann's gar nicht fassen. Ich hör keine Musik mehr und wart nur drauf, dass sie endlich sagt, du, jetzt brauch ich ab. Der Bäder, der 10 Häuser weiter gewohnt hat in der Gassen. Sie zwinkert mir zu wie vor 15 Jahren. Sie sagt, na, wie geht's da, mein Bäder nach Jahr? Du hast auch schon sehr lang nichts mehr von dir hören lassen. Ich nick nur, ja, sehr lang, ja, viel zu lang. Sie meint, komm, probieren wir's halt jetzt miteinander. Und später sag ich lachend noch einmal zu ihr auf der Straße. Du Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit die Augen zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit die Augen zwinkert hast. Komm, wir streiken 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Bei Guten Morgen Deutschland, wo die Sonne lacht, da geht's uns allen besser, gell? RTL aktuell, das Wetter. Um 7:30, es bleibt ungewöhnlich kalt. Das Thermometer zeigt heute Morgen 0 Grad an und es wird im Laufe des Tages nur auf 5 Grad steigen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest und vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. Zurzeit ist der Himmel weitgehend wolkenlos. Am Nachmittag wird mit starker Bewölkung gerechnet und die weiteren Aussichten zu kalt für die Jahreszeit. Die aktuellen Werte von heute früh beweisen, dass Luxemburg 0, Köln minus 2, Saarbrücken 2 und Trier 1 Grad. Der RTL C fließender Verkehr. Und nun live aus Bonn die Schlagzeilen mit Peter Escher. Nahostmission, James Baker und die EG-Außenminister. Ist doch gar nicht schwer und im Eis brauchen wir nicht mehr. Ja, was denn nun? Kann man nur ein Herz operieren oder kann man es nun nicht? Oder was müssen wir mal Professor Brinkmann fragen? 7.42 Uhr oder fragen wir den besser nicht, der hat ein bisschen Stress im Moment. Hier ist eine Platte, ehemals von den Bee Gees, neu aufgenommen von Jimmy Somerville. Titel heißt To Love Somebody. Ist ihm ganz gut geglückt, wie ich finde. Ein Riesenhit geworden. 46, RTL Guten Morgen. Deutschland ist ja ganz nett, so ein nachgesungener Titel von den Bee Gees, To Love Somebody, Jimmy Summer. Auf dem Neckar, Heilbronn am Donnerstag bei RTL. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. RTL Guten Morgen, Deutschland, 7.51 Uhr. Millionen Kurden sind vor Saddam Hussein auf der Flucht. Über 1 Million Flüchtlinge haben es in den Iran geschafft. Einige Tausend sind in der Türkei. Und Hunderttausende halten sich im nasskalten Grenzgebiet zwischen Irak und Türkei auf. Jeden Tag führen uns Fernsehbilder die Leiden dieser Menschen vor Augen. Die letzten Meldungen gestern. US-Truppen wollen Lager auf der irakischen Seite errichten und deutsche Rotkreuz-Mitarbeiter werden vom türkischen Militär blockiert. Am Telefon bin ich nun mit Lothar Anzilutti vom Deutschen Arbeiter-Samariter-Bund verbunden. Herr Anzilutti, Sie befinden sich jetzt in der Türkei, genauer gesagt in Sirnak. Guten Morgen zunächst mal. Wie katastrophal sind denn die Zustände vor Ort? Hallo. Herr Anzilutti? Hallo? Offensichtlich gibt es... Einsatzleiter des Arbeiter-Samariter-Bundes, Erkundungsteam, hier im kurdischen Grenzgebiet zum Irak. Können Sie mich verstehen? Ich kann Sie jetzt hören, Herr Anzilutti. Hören Sie mich jetzt auch? Offensichtlich klappt da irgendetwas nicht. Wir machen eine Musik und probieren das gleich nochmal. A plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you, walk with me. Sonny and Cher und I Got You Back um 7:54. Die haben sich vielleicht gefunden, die beiden, aber wir finden Herrn Ancelotti im Moment in der Türkei nicht. Wir werden weiter versuchen, die Telefonleitung zu bekommen. Falls es nicht klappen sollte, kann man nichts dran machen. Ist halt ein bisschen schwierig im Moment. 8:03. Das Wetter, es bleibt ungewöhnlich kalt. Das Thermometer zeigt heute Morgen 0 Grad an und es wird im Laufe des Tages nur auf 5 Grad ansteigen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest und vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. Zurzeit ist der Himmel weitgehend wolkenlos. Am Nachmittag wird mit starker Bewölkung gerechnet. Und die weiteren Aussichten, zu kalt für die Jahreszeit. Der RTL Verkehrsservice. Staus und Behinderungen auf... Minuten nach 8 RTL, guten Morgen Deutschland. Sie haben es vielleicht vorhin mitbekommen. Wir haben versucht, Herrn Lothar Ancelotti zu erreichen. Er arbeitet beim Deutschen Arbeiter-Samariter-Bund und ist zurzeit in Sirnak in der Türkei und kann über die Kurdensituation berichten. Es ist uns nicht gelungen, ihn persönlich ans Telefon zu bekommen. Dump the show, gon' fall now. Viertel nach acht, RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Wie wär's mit einer kleinen Spielerei? Haben Sie Lust? Wenn, dann hören Sie einfach zu. Es geht nämlich jetzt um eine Comic-Collection, also um eine Comic-Sammlung. Das sind die neuesten Abenteuer von Christoph Lemmer, Mike Schneider und Jörg Krämer. Oder die drei von der Tankstelle auf Abwägen oder irgendwie sowas. Nein, es geht natürlich um richtig tolle Comics. Zum Beispiel ist dabei ein Comic vom Asterix-Zeichner Uderzo, dann ist der Häger dabei, Häger der Schreckliche, nicht auch wieder Schreckliche, nein, Häger der Schreckliche. Diese Comic-Collection, also ein Riesenpaket mit Comics, mit richtig tollen, edlen Comics, können Sie jetzt gewinnen, wenn Sie mir sagen, welche Platte so anfängt. Achtung! Ja, alles, was wir jetzt tun können, ist sitzen und warten. 00352 1331, rufen Sie uns an, wenn Sie eine Comic-Collection von E. Harper gewinnen wollen. Jeden Tag kommt irgendwas dazwischen, es haut einfach nicht hin. Ich gehe auch oft ans Telefon und wähle die Nummer, die ich auswendig kann. Aber nach dem zweiten Mal leiten, lege ich meistens wieder auf. Ich hab dich lang schon nimmer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Ich hab dich lang schon nimmer gesehen. Bist du bloß, wo bleibst du denn? Die Zeit rennt dahin und ich denk mir jeden Tag, ich besuch dich jetzt halt wirklich einmal. Und ich stell mir dabei vor, wie sauber das das wird mit uns zwei. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dich nicht bald wieder seh. Ich möcht so gern bei dir sein, du, ich sag das, sonst wär ich noch ganz blöd. Nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland. Wer gewinnt heute Morgen unsere Comic Collection von E. Harper? Eine gute Frage und die Lösung gibt's in 2 Minuten. Und Sie werden ihn schmecken. Erleben Sie das Rendezvous der Sinne mit dem neuen Genuss von Schokolade Nestlé. 8:22 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland und Guten Morgen Joachim Hutmacher aus Trier. Morgen. Wie geht's dir, Joachim? Oh, danke gut. Was haben wir denn da gerade vorgespielt? Das war Sydney Youngblood, Sit and Wait. Hurra! Volltreffer, Joachim. Ich hoffe, du liest gerne Comics. Ja, sicher. Ja, es ist nicht schädlich, hat man festgestellt, wenn man das so ähnlich liest wie ein Buch, da stören die Bilder weiter nicht und so, ne? Ja, man muss vielleicht auch nicht gerade so gut lesen können, bei so vielen Fotos und Bildern. Ja, trifft das bei dir zu? Nein, nee, ne? Okay, Joachim. Also ein tolles Comic-Set von E. Harper gibt es. Kennst du Häger, den Schrecklichen? Ja, natürlich. Christoph, kennst du auch Christoph Lämmer, den Schrecklichen? Den höre ich gerade, ja. Nee, nicht. Ja. Und der, Joachim, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dir weiterreden sollte. Der macht nichts, okay. Also du kriegst ein tolles Comic-Set. Noch der Asterix-Zeichner Uderzo ist dabei. Viele, viele Sachen, ne? Viele schöne Dinge. Ja? Ja, klasse. Also, einen schönen Tag noch, Joachim. Ja, ich auch. Und jetzt gibt's Sidney Youngblood. Magst du den? Ja, höre ich ganz gern. Ist ja, auch aktuell, aber ganz gut. Ja, aber ist ein schöner Oldie, ist auch mal was, oder? Toll, ja. Was Aktuelles von Sidney Youngblood haben wir nachher vielleicht noch. Mal gucken, ich weiß noch nicht so richtig. Hörst du weiter zu, vielleicht gibt's was Aktuelles. Jo, jetzt gibt's Sit and Wait. Genieße das. Einen schönen Tag, Joachim. Jo, bis bald. Tschüss. RTL aktuell das Wetter. Um 8:30, es bleibt ungewöhnlich kalt. Das Thermometer zeigt heute Morgen 0 Grad an und es wird im Laufe des Tages nur auf 5 Grad ansteigen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest und vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. Zurzeit ist der Himmel weitgehend wolkenlos. Am Nachmittag wird mit stärkerer Bewölkung gerechnet. Und die weiteren Aussichten, zu kalt für die Jahreszeit. Und die aktuellen Temperaturen von heute Morgen in Luxemburg 0, Köln minus 2, Saarbrücken 2 und Trier 1 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken. Uhr 38, RTL, guten Morgen, Deutschland. Der amerikanische Außenminister James Baker wird heute um 13:45 von Luxemburg nach Israel weiterfliegen, um dort seine Nahostreise zu beginnen. In Luxemburg. Gleich 10 vor 9, RTL Guten Morgen Deutschland. Aus dem Film Buster kommt der Titel Groovy Kind of Love. Gesungen von wem? Natürlich von Phil Collins. Bei uns kommt er auch gleich, allerdings erst in 2 Minuten. Das Traumauto. Gestern. Groovy kind of love. Phil Collins war das, 8:54. Das war's von Guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski. Mit Jochen geht es heute ins Mittelalter. Irgendwie habe ich das Gefühl, den Satz darf ich auch nicht zweimal sagen. Ne? Guckt schon ganz böse. Viel Spaß bei einem Tag wie kein anderer. Wir vergnügen. Es geht nach Heilbronn, genauer gesagt. Alles andere gibt's vom Jochen. Tschüss, bis morgen. So big.